Rein. Hallo, ist das hier etwa, ist das die große Pause jetzt hier? Nee, Entschuldigung, da müssen Sie eine Tür weiter. Ach, eine Tür weiter. Nur dann. Ja, ja. Tschüss. Dann, ja, dann auf Shintano, ne? Tschüss. Hallo! Na? Seid ihr auch so freudig über den Uni-Start wie wir? Ja, also das war praktisch so ein bisschen wie die SpaceX-Rakete, ging das hier direkt mal holperig los, du. Was auch immer er da redet, das ist bestimmt witzig. Ja, eigentlich nicht so, die Disse abgestürzt. Zum Thema, ach so, was? Ja, die erste SpaceX-Rakete ist doch direkt wieder nach unten gekommen. So. Was ist das? Ja, na, das sind diese Raketen von Elon Musk. Ja, wie auch immer. Ich hoffe, anderes Thema. Ihr hattet nicht diesen Raketenstart in das neue Semester, sondern einen guten, und pünktlich zum Semesterbeginn wollen wir heute auch über das Studium reden, was uns gefällt, was uns nicht ganz so gefällt. Auch so einen kleinen Recap machen, so was die Woche passiert so in der Uni, so wegen, ihr wisst ja selber so, manche bekommen Seminare, manche nicht. Und da wollen wir mal gründen. Und die Dozenten kriegen immer Seminare. Ja, das finde ich auch echt ungerecht so. Ja. Die müssen sich nicht mehr mit Härtefällen in die Seminare klagen. Ja, aber da sind wir auch direkt beim ersten Punkt. Ich finde es nämlich total anstrengend, dass man manchmal so in der Uni irgendwie so ein Seminar haben will, irgendwie es haben muss, um das Studium zu beenden. Gibt es ja manchmal Fälle, Leute so 10. Semester und so, ja, ich brauche noch ein Seminar in lineare Wasserkunde, ich weiß es nicht. Ja. Und dann bist du so Wartelistenplatz 3 Millionen. Und dann stehst du da und so, ja, hi, ich komme hier nicht rein. Und andere Leute, das hatten wir gestern in einem Seminar, ist unglaublich. Es gibt dann Leute, die kriegen 3 Seminarplätze in der gleichen, also für die gleiche Veranstaltung, also für, ja, also für das gleiche Thema. Also die brauchen ein Seminar, kriegen 3. Also im Modul kriegen sie dann 3 Plätze? Ja. Ich habe jetzt gedacht, für ein Seminar werden sie 3-mal eingetragen. Nein, nicht 3-mal eingetragen in einem Seminar, sondern so im Modul, richtig dickes Ego, wo man halt nur ein Seminar braucht, kriegen die 3 Plätze. Ja. Und andere kriegen keinen Platz. Und das liegt nur daran, dass das System, was halt diese Seminarplätze zuordnet, dieser Algorithmus, irgendwie gehackt ist. Das ist halt dann auch so ein bisschen unsere Aufgabe, dieses System zu stürzen. Ja. So, apropos gehackt, erzähl mal das mit dem, nennen wir ihn mal Max Meyer in deinem Seminar, wo der Dozent dachte, das wärst du. Ah, ja, ich hab ein Schulpädagogik-Seminar und da meinte der Dozent dann so, hat er die Wartelistenplätze aufgerufen. Und dann ist er bei Max Meyer dann angekommen, hat gesagt, Max Meyer, hat sich keiner gemeldet, dann so, Leute, also ich glaube, das haben sich hier die Informatikstudenten ausgedacht, um mich zu ärgern, ne? Der steht seit 5 Semestern bei mir auf der Warteliste und war noch nie da. Und ich saß irgendwie so in der ersten Reihe, weil ich bin irgendwie da in diesen Raum reingelaufen und habe zu spät angehalten und dann stand ich auf einmal in der ersten Reihe. Und habe mich da hingesetzt und dann sagt er so, entschuldigen Sie, Herr Metzger, sind Sie Herr Meyer? Und habe ich ja gesagt. Denn ich muss jetzt auch so ein bisschen gestehen, des Nächtens nehme ich mein zweites alter Ego an. Und dann streife ich als Max Meyer durch die Straßen von Rostock. Aber jetzt hast du es ja verraten. Jetzt hast du es verraten, jetzt brauchst du ein neues. Müssen wir rausschneiden. Scheiße. Verdammt, schon wieder 2 Minuten umsonst aufgenommen. Dann müssen wir zum ersten Mal in der Geschichte des Podcast-UFO, nein, das erste Mal, scheiße, in der Geschichte der großen Pause, dem Podcast, was schneiden. Das haben wir noch nie gemacht. Nee. Wir haben ja alles immer drin gelassen für euch. Das ist halt auch so blöd, so eine Audiospur mit einer Zickzackschere zu schneiden, das geht halt nicht so gut. Ja. Grundschullehrer haben nämlich kein Schneidprogramm, sondern tatsächlich, ja. Wir nehmen das auch auf Kassette auf, gerade mit so einem kleinen. Ja, genau. Und dann müssen wir das Magnetband, müssen wir dann zerschneiden und dann. Dann kriegen wir das wieder zusammen. Dann kommt das in so eine Zaubermaschine und dann ist es auf einmal auf diesem Internet. Ja, aber lass uns mal wieder zum Thema zurückkommen. Seminarplätze und so, dieser Kampf drum, wenn sich die Leute dann wirklich so prügeln darum. Es ist, also ist echt normal. Wir haben euch ja schon mal gesagt, manchmal muss man echt irgendwie Handtuch mitnehmen, da Plätze belegen, einen Stuhl mitbringen. Ja. Am besten eine ganze Bank oder den Klassenraum oder den Seminarraum mieten. Ich finde das ganz schön übertrieben. Aber das, ich meine, man weiß halt auch, woran es liegt. Es liegt halt auch daran, dass dann halt wieder an irgendeiner Stelle das Geld fehlt. Ja. Für die Sachen. Es wird halt an der falschen Stelle, sag ich mal, gespart. Aber das liegt nicht unbedingt an der Uni, denn wenn Dozenten zum Beispiel gehen, dann und eine Fachrichtung zum Beispiel nicht besetzt werden kann. Momentan ist es bei uns zum Beispiel so, dass die Mathematik für Drittsemester nicht angeboten werden kann. Und dann geht der Uni Geld vom Land, glaube ich, so ist das, flöten. Und das ist ja nicht das Ziel, weil ohne das Geld, was man eigentlich bekommt, kann man natürlich dann auch keine neuen Dozenten besetzen. Ja, und auch weiterhin ist so das Ding, die Seminare können maximal 30 Leute aufnehmen. Eigentlich nur 25. Die 30 sind dann so für Härtefälle oder ja, für Leute. Ja, Härtefälle pro Person. Und die Dozenten kriegen dann wirklich reihenweise auf den Deckel, wenn sie da 2, 3 Leute mehr reinnehmen. Das Ding ist halt nur, wenn es dann so Pflichtseminare gibt und es gibt nur eine Gruppe für, wie viele Studenten sind wir in unserem Jahrgang? 180, für 180 Leute, ja. Das funktioniert nicht so ganz. Dann hast du noch Leute, die aus dem höheren Semester das noch nicht bekommen haben oder so und das, die geht alles durcheinander. Das ist wirklich nervenaufreibend. Gerade so in der ersten Woche ist das so ein Thema in allen Seminaren, immer großes Geschrei und Leute stehen da und ja, ich will noch ein Seminar und dann... Das Ding ist natürlich auch, wie das schon viele Dozenten sagen, viele Studenten vergessen auch, dass die Module ja meistens über 2 Semester gehen. Und man möchte dann natürlich alles so schnell wie möglich, zack, zack, zack, ich mache alles im Winter, wirklich krass produktiven Winter und dann habe ich im Sommer nichts mehr zu tun, dann kann ich mich an den Strand chillen und mir die Bikini-Figur bräunen. Und das ist nicht so richtig das Ziel. Also, weil die Seminare sind übervoll, alle sind ein bisschen angepisst, weil sie nirgendwo reingekommen sind und ja, ne, also. Und es ist auch von daher, es ist auch problematisch, dass es eben, dass es für viele Module gibt, die irgendwie über 2 Semester gehen, also wo auch wirklich das eine wird nur in dem Semester angeboten, das andere nur in dem Semester. Ja, also, Sonderpädagogik, Vorlesung nur im einen, genau, Seminar nur im anderen. Genau. Ist ein bisschen. Ist halt, zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie klassisch, wir beide müssen ja auch ins Ausland, Auslandssemester machen willst, irgendwie nach England oder Australien oder whatever, dann zerfickt dir das den ganzen Studienplan. Ja, ist doch so. Also du lachst jetzt über das Wort zerfickt. Müssen wir rausblurren. So. Weil, ja, dann hast du da irgendwie ein Semester, ja, aber du brauchst, bist du nicht in der Uni und dann kommst du wieder und dann werden die Sachen nicht angeboten, die du brauchst. Also deswegen ist es eigentlich auch irgendwie sind fast schon empfehlenswerter, 2 Semester weg zu sein, dass man dann wieder einsteigt und dann, dass sich das nicht alles durcheinander bringt. Ja. Weil darauf habe ich auch keinen Bock, so wie manche andere dann irgendwie sich... So eine Ehrenrunde nochmal zu drehen, von wegen, weil man 2 Seminare nicht besuchen konnte und dann muss man halt einfach nochmal... Oder dann gibt es Fälle, dass Leute sich mega hetzen in dem einen Semester, damit sie das noch alles kriegen, damit sie im nächsten ins Ausland können. Hm. Ist auch irgendwie anstrengend. Also das ist halt... Und dann gibt es manchmal so Sachen, wo ich nicht weiß, wie flexibel sind da die Dozenten. Da manchmal heißt es irgendwie, ne, die eine Klausur konntest du jetzt 4 Semester später noch schreiben oder 3 Semester. Ach so, ja, Erziehungswissenschaften, ja. Konntest du 3 Semester später schreiben, wo ich da jetzt sehr irgendwie entspannt. Ja. Während andere Sachen irgendwie so, ja, nein, also wenn sie es jetzt nicht schreiben können, dann haben sie verloren. Ja, das ist halt auch so ein bisschen mit diesen, es gibt ja dieses eine Hochschulabkommen, weiß ich jetzt nicht so genau, wie das heißt, dass die Dozenten dann nur 2 Jahre an einer Uni bleiben dürfen. Und das ist so ein bisschen doof dann. Also du hast praktisch deine Vorlesung dann, dazu schreibst du auch deine Klausur, dann kriegst du halt irgendwie 2 Semester dein Seminar nicht und dann kriegst du es im dritten und dann ist der Dozent auf einmal weg, der die Klausur eigentlich schreiben sollte. Und ja, was machst du denn dann? So. Ja, ich habe auch tatsächlich jetzt in diesem Semester einen Dozentenwechsel, weil irgendwie der eine Vertrag nur bis Ende November geht. Und die Dozentin dann weg muss. Ja. Weil dann gehen sie, oder der eine Kurs von mir, der geht nur bis Ende November, weil dann die Dozentin irgendwie auch weg ist. In Rente, glaube ich, ne, oder sowas. Ja, keine Ahnung. Ist schwierig, ist echt schwierig. Wo ich sage, das ist halt dann, da verstehe ich dann auch, dass Leute kein Dozent werden wollen, weil die Arbeitsbedingungen vielleicht nicht so attraktiv sind. Das hängt natürlich alles von der Fakultät ab, wo du bist, ne? Ganz klar, hier kann man ja gar nichts pauschalisieren, aber es sind so, das, was wir mitkriegen, ist so, dass irgendwie Dozent sein auch nicht so mega die Vorteile hat. Ah. So, das ist auch viel Mist, mit dem du dich umgehen. Ich bin lieber hast. Student. Ja. Ja, ich bin, also ich könnte jetzt auch kein Seminar leiten, so. Ich wüsste auch nicht über was. Ja, und dann ist es natürlich dann auch schlechte Witze. Dann ist es halt auch so ein bisschen schwierig so. Also man wird ja durch Zufall dann über dieses Studienportal zugelost in die Seminare. Und dann gibt es halt Wartelistenplätze. Und also ich persönlich finde es echt ein bisschen blöd dann auch, wenn sich Leute so reinschreiben von wegen, also die Dozenten direkt anschreiben von wegen, ja, hier und hier und ich muss unbedingt noch rein. Wo ich mir sage, ja, musst du vielleicht, aber 14, 15, 20, 30 andere Leute, ja, eigentlich auch. Und ja, es geht ja nun darum, klarzumachen, dass es bei einem selbst wichtiger ist als bei anderen. Es gibt ja Fälle, da haben Leute schon irgendwie genug Seminare oder können verzichten, weil sie Zeit haben oder so. Das ist auch so ein Punkt. Das möchte ich jetzt noch mal so klarstellen. Viele Leute beschweren sich halt so von wegen, ich habe keinen Seminarplatz bekommen. Im Umkehrschluss sind das aber meistens auch die Leute, die sich wirklich für alles anmelden, was es auf StartIP gibt. Und das ist nicht das Ziel. Das ist nicht das Ziel, was man haben sollte. Diesen Stundenplan, finde ich, sollte man so erstellen, dass man sich vorher Gedanken macht, was kann ich überhaupt zeitlich besuchen, auf was habe ich so ein bisschen auch Bock. Das mit der Lust, das ist nicht so ganz immer einzuhalten, aber dass man zumindest guckt, was kann ich zeitlich besuchen, was habe ich schon besucht. Denn viele von unseren Kommilitoninnen oder Kommilitonen bewerben sich dann auf Seminare, wo sie beispielsweise schon, die sie beispielsweise schon besucht haben, was ich richtig, richtig dumm finde, einfach um was zum Tauschen zu haben. Das geht, finde ich, auch gar das nicht. Das ist, nee. Ja, und dann auch, dass sich dann Leute auch ewig nicht aus den Wartelisten eintragen und dadurch aus den Wartelisten, dass sie sich nicht austragen und das dann dazu führt, dass Leute irgendwie dann sagen, nee, ich gehe doch nicht, ich versuche doch nicht noch ins Seminar reinzukommen, weil sie zu weit hinten sind in der Warteliste. Aber sie eigentlich reinkommen werden, weil sich vielleicht Leute nicht ausgetragen haben, nur um sich die etwaige Option freizuhalten, falls ich in Seminar 1 nicht reinkomme, falls in Seminar 2 nicht und 3 nicht reinkomme, dass ich dann immer noch in Seminar 4 komme, was eh nicht passiert alles. Ja. Das ist halt auch so, also ich weiß nicht, ich habe mich relativ schnell dann wieder aus allen möglichen Sachen ausgetragen, wo ich irgendwie einen hohen Wartelistenplatz habe. Weil ich sage, wie unsinnig ist das, da drin zu bleiben? Ja, also ich bin, glaube ich, dieses Semester gar nicht über Wartelisten in irgendwelche Seminare gekommen, weil ich halt keine so richtig hatte. Weil ich das halt echt, ich habe mich nur ganz spartanisch für die angemeldet, die ich auch zeitlich besuchen konnte. Und weiß ich nicht, kann man jetzt sagen, Glück, Zufall oder so, es hat halt aber geklappt so. Eins muss ich tauschen, aber das ist halt auch, weißt du, wenn man beide Teilnehmer den Platz haben, tauschen ist noch so, das kann man, sollte man auch machen, bevor der Platz dann halt verfällt, weil man gar nicht kann. Das ist aber auch gemein, finde ich. Leute, die irgendwie zu den ersten zwei Veranstaltungen hingehen, dann irgendwie keinen Bock mehr haben oder so, oder feststellen, oh, das kriege ich in meinem Schulplan gar nicht, oder das kriege ich gar nicht hin, so viele Klausuren zu schreiben, weil ich noch irgendwas anderes machen muss. Und dann verfällt dieser Seminarplatz, weil keiner mehr nachrücken kann. Ja. Und dann ist ein Platz frei, den man irgendein Student, den vielleicht Gebrauch hätte, noch hätte nehmen können. So, das ist halt richtig unfair dann. Ja, deshalb kann man nochmal sagen, dieses System, StartIP, mit den ganzen Zufallszulosungen, ich, entgegen vieler Meinungen, finde es nicht ungerecht. Es ist nicht optimal, weil, wie gesagt, was Felix schon gesagt hat, mit diesen ganzen Doppelzulosungen und so, das könnte man noch überarbeiten. Aber wenn man das halt echt richtig plant und so, dann geht das halt auch auf. Natürlich, wenn zu wenig Seminare da sind in GSP, da muss es eine Knappheit geben, aber das kann man auch jetzt nicht aufs System schieben. Also da hat die Uni einfach noch zu tun, die aufzufüllen. Okay, jetzt haben wir die halbe Folge richtig über, ernstes Thema. Über das Seminar, über Seminare aufgeregt. Kommen wir nochmal zu den geilen Seiten vom Studieren. Genau, und zwar, ich finde es schon sehr angenehm, dass wir nicht wie Berufstätige jeden Tag um 6 aufstehen müssen. Praktikum, ich sag dir. Ich hab's nicht. Dieses um 7 aufstehen, ne? Boah, nee. Ey, du musst es um 7 und beschwerst dich. Ich bin um 5:30 aufgestanden. Um 7:30 hat bei uns die Schule angefangen. Deshalb, ich kann das verstehen, Felix. Das ist echt schwer. Ja, ja, 7 Uhr finde ich gar nicht mal so wild. Und, ja. Naja. Nee, also, aber es ist wirklich, also es ist schon entspannt irgendwie, auch morgens. Also das, weil im Umkehrschluss heißt das ja auch immer, dass man abends länger auf sein kann. Ja. So, was cool ist. Was irgendwie allerdings auch dazu, also was ziemlich cool ist, ne? Ich meine, du kannst abends irgendwie noch feiern gehen, nicht mit Leuten treffen, länger was machen, abends länger einen Film gucken und so. Ist irgendwie selten wirklich ein Problem. So, weil du, wenn du um 8 aufstehen musst, dann kannst du immer bis 12 oder 1 noch aufbleiben und stehst genug. So, das ist halt das Coole. Oder man bleibt halt bis 3 Uhr wach. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. 6 Stunden Schlaf geht noch. Ja, also wenn man feiern geht, den muss man immer gucken, dass man halt am nächsten Tag vielleicht nicht gerade eine Klausur schreibt, dass man verkatert in der Klausur sitzt oder so. Ja. Oder irgendwie wichtige Veranstaltungen hat. So. Aber das ist schon ein mega Vorteil, wo ich auch manchmal fast schon schlechtes Gewissen habe, wo ich so denke, ja, weiß ich nicht, andere Leute müssen um die Zeit arbeiten und wir schlafen. Dafür, ich meine, klar, wir haben ja tagsüber auch Veranstaltungen viel und müssen dann auch irgendwelche Sachen schreiben und hier. Selbststudium ja. Ist aber auch so ein Ding, was irgendwie von den Dozenten Mythos. Immer erzählt wird, ja. Aber irgendwie kaum betrieben wird. Ja. Es steht immer ganz viel in den Modulordnungen, stehen immer Sachen drin, von wegen Selbststudiumzeit, wo ich denke, wer hat die denn? Wer macht das? Wer ist das? Ja. Also, weiß ich nicht. Da muss ich aber auch sagen. Und bisher habe ich, ohne dass ich mir jetzt noch viel Zusätzliches dazugelesen habe zu den Veranstaltungen, die ich habe, trotzdem bisher bin ich gut im Studium zurechtgekommen. Ja, weil du halt einfach hier richtig smartes Brain bist. Ja, das ist zwar auch so ein bisschen cool, dass man ausschlafen kann, obwohl ich das immer ein bisschen schwierig dann finde, weil das den Biorhythmus so ein bisschen durcheinander bringt, so. Weißt du, so von Freitag bis Samstag, von Dienstag bis Samstag kann ich jetzt praktisch immer ausschlafen und von Sonntag bis Montag, also muss ich halt übelst früh dann ins Bett, weil ich halt um 7 raus muss, so. Und da, das ist immer so ein bisschen durcheinander, da, das bringt mich immer so ein bisschen innerlich, so ein bisschen so. Ja, aber das, also das stimmt doch was, also das ist auch, tatsächlich habe ich da mal was gelesen, dass es eine Studie gab, dass halt sich Studenten oft gestresst fühlen und auch irgendwie gestresster fühlen als Berufstätige, dass, also angeblich, das ist eine Studie, die ich mal gelesen habe. Ja. Könnt mich gern korrigieren, wenn ich kompletten Mist erzähle. Dass Studenten mehr Stress empfinden als Berufstätige, weil sie eben auch, also das kann man damit begründen, dass sie so einen unregelmäßigen Tagesablauf haben. Dass es eben nicht so ist, wenn du berufstätig bist. Was fand ich tatsächlich auch im Praktikum sehr angenehm eigentlich. So dieses, okay, du stehst jeden Tag zur gleichen Zeit auf, bist, also ich bin um 5:30 aufgestanden, bin um 7 in die Schule gefahren, war dann von 7:30 bis um 1 oder 2 und dann bin ich nach Hause gefahren. So. Und dann hat man vielleicht noch Protokolle geschrieben und dann war gut. So, und dann hast du so einen ganz klaren Tagesablauf irgendwie. So, du hast auch deine Mittagszeit, klare Abendesszeit, klares Frühstück. Und so, du schläfst immer ungefähr gleich lang. Das ist, war voll angenehm. Und im Studium ist es halt irgendwie so, ja, den einen Tag frühstückst du um 6 und den nächsten um 10. Und dann schläfst du 8 Stunden und dann schläfst gar nicht. 3 Stunden. Und dann frühstückst du gar nicht und dann zwischendurch was essen, ist manchmal schwierig. Ja. Dann musst du hin und her hetzen zwischen irgendwelchen Uni-Gebäuden. Man muss gucken, ob das Kaderfrühstück drin bleibt. Ja gut, das ist aber selbst verschuldeter Stress dann. Das können wir jetzt nicht als Argument aufnehmen. Nee, aber also da gebe ich dir auch recht, was du sagst. Also das ist... Ja, aber Studenten haben auch andere Vorteile. Denn wir kommen ganz oft... bisschen vergünstigt irgendwo rein. So Clubs, die Mensa, oh, Museen, glaube ich auch. Kino hat, glaube ich, auch. Nee, Eis, wir kriegen Kino Eis in der nicht. Also Eis kriegen wir. Eiswerkstatt. Kriegen wir in Rostock, kriegen wir Eis günstiger. Ja. Allerdings, weil wir eine Student-Students-Karte haben. Ja. Also, Leute, holt euch ernsthaft Antrag eine Student-Students-Karte. Das ist echt gut. Da kommt man umsonst hier in Studentenkeller und man kriegt günstiger Eis, ja, man kommt ins LT, man kann auch in irgendwelchen Online-Shops kann man Rabatte bekommen und so. Du kriegst einen Flixbus-Gutschein? Auch, ja, theoretisch. Du kriegst auch irgendwie, kannst du auch günstiger in das eine Fitnessstudio gehen, glaube ich. Ja, Fitness First, glaube ich. Genau, also du kannst irgendwie, und das, also ist generell ganz cool. Und es gibt halt auch andere Läden, so, auch bei mir nebenan, so ein... So ein Fahrradladen, ne? Nee, oder? Nicht der Fahrradladen, der Kumpier. Da kriegst du auch Studentenrabatt. Und beim Friseur kriege ich auch Studentenrabatt. Auch geil. Ja. Ich glaube, ich auch. Sonst würde ich da nicht so günstig davon kommen. Ja. Das ist, also, das ist echt sehr entspannt. Wie viel zahlst du für einen Friseur? Ah, das ist unterschiedlich. Ja, aber so maximal 14 Euro. 14 Euro. Ja. Ich zahl für alles. Komplett. 10,50 Euro. Und ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, so wenig. Das ist echt krass. Ja. Nee, also da können wir euch wirklich nur ans Herz legen. Geht mal auf die Seite von studentsstudents.rostock.de, das ist dieses Studentenmagazin. Und da könnt ihr die Student Students Card beantragen, kostenlos. Müsst ihr nur zwei, drei Daten von euch eingeben, am besten den richtigen Namen und auch mal ein schnickes Bild von euch hochladen. Und dann kriegt ihr dann so eine Kreditkarte zugeschickt und die zeigt ihr dann einfach überall vor und dann geht das los, ne? Dann geht das Studentenleben wirklich richtig in Fahrt. Legt ihr mal einen zweiten Gang ein und dann wuh. Ja, also das ist auf jeden Fall ein sehr cooles Ding. Günstig an Sachen kommen. Auch in der Mensa finde ich total entspannt. Ich finde, in der Mensa kriegt man zumindest in Rostock für wenig Geld gutes Essen. Geiles Essen. Wirklich, wirklich manchmal unglaublich geiles Essen. Große Auswahl, auch für Vegetarier und so. Was, hast du heute gegessen, Felix? Wir waren vorne noch in der Mensa. Ich weiß es nicht. Das waren irgendwelche Gemüse. Irgendwelche Nudeln mit so einer Soße und so Gemüsefrikadellen. Gemüse mit Gemüse und Nudeln. Gemüse, ja. Oh, ich habe heute Rouladen gegessen. Ich sag euch, Rouladen sind das Beste. Natürlich muss man jetzt das mit seinem Gewissen vereinbaren. Als Veganer würde ich jetzt ja, gut, das ist keine Rouladen empfehlen. Die Diskussion wollen wir hier aber auch eigentlich. Später das vielleicht mal. Nee. Wenn wir das mit dem Podcast abhaken wollen, dann reden wir über Veganer. Wir auch alle komplizierten gesellschaftlichen Themen werden dann hier angesprochen, irgendwie. Ja. Irgendwie politische Themen, Jamaika-Koalition, ja. Und dann ja. Machen wir uns direkt unbeliebt, weil wir irgendwelche Sachen raushauen, die man nicht, die manche Leute stören, was auch immer. Was hast du noch so ein bisschen draufstehen? Ich hätte noch zwei, drei Dinge zu den Seminaren zu sagen. Ich hätte zu den Seminaren noch das mit der Beteiligung. Ja, und Vorträge halt auch so ein bisschen. Ja, erzähl. Aber das hat ja auch mit Beteiligung so zu tun. Ja, sag mal mit Vorträgen. Ja, also in vielen Seminaren ist es ja so, dass wir als Studenten Eigenanteile leisten müssen. Und das nutzen einige Dozenten natürlich darum aus, dass sie eine Organisations- und eine Abschlussstunde machen und sich den Rest der Zeit zurücklehnen und die Studenten schön Vorträge halten lassen. Das ist, also die müssen, also... Überspitzt gesagt. Das ist überspitzt, ja. Das ist, aber es kommt drauf an, auf die Länge der Vorträge. Also ich sag mal so, ja. 90-Minuten-Vorträge, wo der Dozent halt wirklich nur die Literatur reingibt, sind jetzt vom Arbeitsaufwand für den Dozenten tatsächlich nicht so groß, wenn die gibt es aber auch. Gibt es, ja. Hatte ich auch schon Seminare. Ja, genau. Haben wir auch schon alles gemacht. Aber ich finde, Vorträge sind richtig geil. Vorträge fetzen. FF. Nee, also. Doch das Referat über Rechtschreibschwäche halten. Ja. Also, weil Vorträge erstmal. Felix und ich, wir sind ja so kleine Rampensäue, Rampenferkel, weil wir noch nicht so groß sind. Ferkelin. Ferkelin, das italienische Wort. Und also wenn wir Vorträge halten, das ist großartig. Also ich finde das wirklich immer Eigenlob at its best. Also das ist, ich mag den Spruch zwar nicht, aber in dem Fall stinkt Eigenlob dann noch ganz schön. Naja, geht noch, ne? Das ist richtig ein bisschen streng. Ja, weil, also deshalb verstehe ich auch nie so richtig, warum sich ganz viele Studenten so, oh nee, Vortrag möchte ich nicht, traue ich mich nicht, präsentier du mal lieber. Vor allem im Lehramtsstudium. Ja, im Lehramtsstudium. Verstehe ich gar nicht. Das muss verpflichtend sein. Wo ist es ja auch. Aber da müssen die Leute doch Bock haben, sich zu präsentieren, zu sagen, hier, komm, lass mich jetzt, nein, ich stell vor und so. Das ist doch unglaublich cool. Ja, also wir lassen uns halt auch immer gern ein paar spaßigere Sachen einfallen und ich finde es auch irgendwie spannend, vor dem Kurs zu stehen und denen was zu erzählen und das eben, ich versuche das dann auch eben nicht ganz so trocken vorzutragen, so, das ist manchmal auch so ein bisschen die Challenge, ja. Weil du kriegst manchmal so echt richtig langweilige Themen und denkst, so verstehst du es teilweise selber nicht richtig. Ah ja, der eine Vortrag hier, Sachunterricht, da dieses philosophische Thema. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das ist auch so ein bisschen kritisch, wenn man Vorträge hält und man hat das Thema selbst noch nicht so ganz durchstiegen. Das ist eine richtige, also, Kunst, so den Leuten glaube, das ich glaube, zu auf der Inhaltsebene haben wir schon verstanden, was wir sagen, aber ja, so auf einer übergeordneten Ebene, so warum das jetzt, ja, wofür, war irgendwie mir nicht klar. Das war irgendwie so, okay, wir produzieren jetzt hier irgendwie Worte und dann haben wir Experimente gemacht, da habe ich so gesagt, ja gut, Experimente, ja, passen. So, aber das, was wir vorher geredet haben, habe ich absolut nicht begriffen. Das ist dann so nach dem Motto, hat noch jemand Fragen? Nein, ist vielleicht besser so. Genau. Aber da, wenn wir bei diesen Seminaren sind, können wir ja noch gleich so ein bisschen zur Beteiligung kommen. Denn genau, das ist kritisch. Ein kritischer Punkt. Ja. Also tatsächlich geht es darum, dass es oft so ist, und ich spreche da tatsächlich auch aus vielen Jahren, dass ich diese Erfahrung gemacht habe. Tatsächlich habe ich die gleiche Erfahrung auch immer in der Schule, auch manchmal in der Schule gemacht. So, das Phänomen, dass du halt im Kurs so nur so wirklich so ein, zwei, drei Leute hast, die sich häufig beteiligen. Was dann aber auch oft dazu führt, dass die anderen sich manchmal gar nicht mehr beteiligen. Und es gibt auch Leute, die das bewusst machen, die sagen, ja, die anderen machen das ja. Aber man selber kommt sich, finde ich, immer total dumm vor, wenn man immer der Einzige oder die einzige Person ist, die sich meldet, die was sagen will, weil man denkt immer so, ey, was bin ich hier für ein Streber irgendwie? Ja. Obwohl das, was ich sage, vielleicht auch andere hätten sagen können, die es aber nicht sagen, weil die sich zurücklehnen und lieber uns reden lassen. So, und das, finde ich, ist immer unangenehm und ich fände es einfach cooler, wenn sich die Leute dann mehr beteiligen. Ich finde, dass es in den Semestern immer mehr geworden ist. Ja. So, also dass die Leute sich immer mehr beteiligen, so, und das Gefühl habe ich nicht mehr so oft, aber manchmal nervt es mich trotzdem noch. So, wenn, wo du so denkst, das sind Sachen, die waren irgendwie in der Klausur auch dran und da haben wir alle schon mal uns mit beschäftigt, warum meldet man sich als einzige Person, so? Auch, weil du gerade sagtest, was ist daran so schlimm, sich zu beteiligen? Deshalb, macht einfach mal mit. Haut auch mal einen Witz raus. Das schadet nie. Ja. Aber weil du gerade sagtest, haben wir schon mal gehört. Das ist noch so ein bisschen kritischer Punkt. Es gibt teilweise Inhalte in diesem Studium, die werden unnützerweise, finde ich, wiederholt. Es gibt Dinge, zum Beispiel in der Psychologie, finde ich, da lernt man zum Beispiel was über Piaget, der kommt immer wieder. Das ist aber auch gut so, weil der wirklich wichtige Dinge so gemacht hat. Diese ganzen Entwicklungsstufen für Kinder und so, das kann man schon wissen. Ich glaube, du hast in jeder Podcast-Folge das Piaget gesagt. Ja, das bringe ich so ein bisschen unter, damit die Leute das begreifen. Aber dann gibt es auch sowas wie die Geschichte der Grundschule. Da hat jetzt erst eine Dozentin gesagt, weil ich da auch ein Seminar jetzt zu habe, explizit zu diesem Thema, ja, das müssen sie den Kindern nicht vermitteln, aber es ist ja schön, wenn sie das wissen. Das ist ja auch gut, wenn ich sowas weiß, aber das ist das dritte Mal, dass ich explizit was über die Geschichte der Grundschule weiß, wo ich mir sage, ja. Oh. Wir haben das kam halt auch in der Klausur dran. Ja. Wir hatten das in der Vorlesung und im Seminar und jetzt gibt es wieder ein Seminar, obwohl wir die Klausur schon geschrieben haben, über das gleiche Thema. Und das ist doch auch die verpflichtende Veranstaltung, oder? Nee, das ist eine andere noch. Schulanfang ist verpflichtend. Aber da verstehe ich dann nicht, warum das so zusammengebaut ist, dass man dann, also ich weiß nicht, Geschichte der Grundschule, ja genau. Ist kann man mal machen, aber muss man jetzt nicht 100-mal durchkauen. Und dadurch, also das ist auch so ein persönliches Leitthema von mir auch so ein bisschen, weil Geschichte ist, das reimt sich mir nicht ganz so zusammen, weil das auch alles so ein bisschen zurückliegt. Vieles hat man ja auch vergessen, so. Weiß ich jetzt nicht. Und deshalb ist das eigentlich so mein Spaßthema. Wenn das dann halt 3, 4, 5 Mal in diesem ganzen Studium durchgekaut wird, da verliert man so ein bisschen die Lust daran. So. Aber naja, dafür gibt es andere Aspekte dieses Studiums, die unglaublich Bock machen, haben wir auch gesagt. Vorträge sind geil, Witze sind geil. Dozenten sind auch manchmal richtig witzig. Ja. Auf jeden Fall, also das ist ja auch manchmal dann Gruppenarbeiten. Sehr intelligenter Humor, der von den Dozenten kommt. Oh, also, auf jeden Fall, ja. Okay, das war die neue Folge vom, oder wolltest du noch was sagen? Ja, ich werde jetzt auch einfach zusammengefasst so ein bisschen. Ja, das, dann fassen wir zusammen. Das, also heute gab es nicht so viel zu lachen, würde ich mal sagen. Heute haben wir uns mit ein bisschen was Ernsterem entschieden. Also der Unistart ist halt auch so ein bisschen ein brisantes Thema, ne? Muss man einfach so sehen, da gibt's nicht nur Sonnenseiten im Semesterbeginn. Da ist die dunkle Seite der Macht, ist halt einfach auch sehr präsent. Die zerstört dann praktisch mit dem Todesstern die gute Laune so ein bisschen. Oh, aber wir versuchen natürlich. Du kannst noch so viele Star Wars-Anekdoten aneinander reimen, ich verstehe sie nicht. Ich hätte gedacht, gerade du hast Star Wars geguckt. Warum denn ich? Weiß ich nicht so richtig. Habe ich irgendwie. Überhaupt nicht. Na gut. Interessiert mich gar nicht. Stimmt, ich habe dich heute auch schon nach diesem Lego-Modell gefragt und das wusstest du nicht. Das habe ich auch nicht verstanden, ja. Ich weiß nicht, warum du mir sowas immer erzählen willst. Ah ja, naja, also wie gesagt, ein bisschen ernster heute. Ich hoffe, das hat euch nicht so ganz verschreckt. Ich hoffe, wir haben uns nicht ganz unbeliebt gemacht bei unseren Kommilitonen, weil wir durchaus auch positiv bzw. negativ über das Semesterverteilungssystems gesprochen haben. Ja, wir gucken einfach mal, was nächste Woche kommt. Ja, ich hoffe, euch hat's gefallen und so. Oh. Und von daher düsen wir zurück in den Klassenraum. Tschüss!